Erster Esbal hörte vom Tod von Abner. Er verlor seinen Mut. Alle Leute in Israel hatten große Angst. Zweiter Esbal hatte zwei Anführer für seine Soldaten. Sie hießen Bana und Reshab. Die Stadt Beeroth gehört zum Land von Benjamin. Dritter, die Menschen aus Beeroth flohen früher nach Gittaim. Sie leben dort bis heute als Fremde. Vierter, Jonathans Sohn hieß Meribal. Er war an beiden Füßen gelähmt. Er war 5 Jahre alt, als sein Vater starb. Seine Dienerin ließ ihn bei der Flucht fallen. Fünfter, Reshab und Bana gingen zum Haus von Esbal. Es war Mittag und sehr heiß. Esbal machte gerade einen Mittagsschlaf. Sechster, die Frau an der Tür war beim Weizenputzen eingeschlafen. So schlichen sich Reshab und Bana in das Haus. Siebter, sie gingen in sein Schlafzimmer. Er schlief in seinem Bett. Sie töteten ihn und schnitten seinen Kopf ab. Dann liefen sie die ganze Nacht. Achter, sie brachten den Kopf zu David nach Hebron. Sie sagten, hier ist der Kopf von Esbal. Gott hat dich heute an deinen Feinden gerecht. Neunter, David antwortete Reshab und Bana. Er sagte, Gott lebt. Er hat mein Leben aus jeder Not gerettet. Zehnter, ein Bote sagte mir früher, Saul ist tot. Er dachte, das ist eine gute Nachricht. Aber ich ließ ihn in Ziklag töten. Elfter, böse Männer haben einen guten Mann in seinem Haus getötet. Deshalb werde ich euch jetzt für sein Blut bestrafen. Zwölfter, David gab seinen Männern einen Befehl. Sie töteten die beiden Männer. Sie begruben den Kopf von Esbal im Grab von Abner.